den Cottbuser Damm hinab, den Hermannplatz im Rücken. Linksseitig gehe ich das Stück zwischen den zwei Ausgängen des U-Bahnhofs Schürnleinstraße, Linie U8. Vorbei an Mode aus Paris und London, am Sexshop Erdbeermund, der Apotheke, dem Spielcenter, der Sportsbar, dem Internetcafé, der Männerboutique Man o Man, der Reinigung, hin zu dem Dessous-Geschäft. Hier stehen illuminierte weibliche Büsten. Sie präsentieren willige, billige Reizwäsche in Neonfarben. Mein Blick schweift nach oben. Was ist das? Wo bin ich? Cottbuser Damm, Haus Nummer 6. Achtlos ist die Zahl auf das quadratische Plastikgehäuse einer Lampe gesprüht. Über der Eingangstür zum Vorderhaus prangt eine Leuchtreklame, defekt aber noch leserlich. Nähmaschinen. Erster und zweiter Stock sind bewohnt, normal, aber im dritten Stock? Alle Fenster der Etage sind verputzt und zugemauert, nur kleine Schlitze sind freigelassen. Aus einem Schlitz hängt ein Kabel. Es führt in die Wohnung darunter. Was ist dort? Lager? Kerker? Leere? Klingelschild und Treppenhaus geben keinen Ausfluss. Schon im zweiten Stock endet der Aufstieg vor Gittern, Schlössern und Draht. Was befindet sich dahinter? Die Tür zum Hinterhof steht offen. Hier hinten verstärkt sich das Gefühl eines Kerkers. Ich bin umgeben von Mauern, eingekesselt, mit Farbwelten aus Putz und Schmutz. Die Fenster der dritten Etage, Vorderhaus, zugemauert, Lichtschlitze. Mein Blick sinkt und fängt sich in sattem Rot. Ein chinesisches Plakat, Schriftzeichen. Die Übersetzung ist auf die Wand geschrieben, rot und deutlich. Kommt Frühling, kommt Glück.